Die Einweihung der SS war ein hyperboreisches, nordwestliches, unbekanntes Yoga. Es war dazu bestimmt, die Minne zu wecken, die Sehnsucht von Hyperborea im Blut des Vira, der in den Divya, den Sonnenmenschen, den totalen Menschen verwandelt würde, jenseits allen Vorurteils und moralisierender Begrenzung, die Paare der gegensätzlichen und den gnostischen Dualismus übertreffend. Die Formeln um das Gedächtnis, die Sehnsucht und die Stimme bis zur Wiedererlangung des Ehe, des Vril Vraja zu wecken, befinden sich in der runischen und orphischen Kabbala der Mantras und der Töne im Hiranyagabha-Gabda, in den Buchenstäben, in dem germanischen Buch der drei Mütter oder drei Nornen. In jenem unterirdischen, musikalischen Gewölbe des Nordturmes von Wewelsburg, wo wir Kameraden beschwörende Mantras und Weihesprüche ausriefen, drang die akustische, freie Resonanz durch die Haut und erreichte das Blut und seine schneidende Schwingung, seine Musik von jenseits der Sphären, sie weckten das Lied, genannt Minnesang. Denn oben in der Mitte des Gewölbes hatten die alten nordischen Mantras der runischen Sprache Wotans, ausgesprochen von den SS-Kriegern, erreicht, dass das Swastika mit solcher Geschwindigkeit zu kreisen beginnt, dass sich dort ein Raum öffnete, durch den, wie gefallene Blütenblätter im Herbst einer goldenen Sonne, ein Strahl des Morgensterns herabkam, die schwarze Sonne des soeben wieder erschaffenen Swastikas durchdringend. Er kam von weit her, von der Hochzeit Heimat mit der Sehnsucht des grünen Strahls. Auf einmal öffnet sich das dritte Auge, sich in eine Stimme verwandelnd, die zunächst sehr entfernt, beinahe verloren, in einem nur erträumten Universum erklang, um plötzlich wie auf Befehl aufzuhören mit dem Ausbruch sehr kurzer Aussprüche. Es war die Stimme, die der Führer seit seiner Jugendzeit hörte und die Rudolf Hess in der Thule-Gesellschaft geweckt hatte. Die Sprache des Raumes, des Windes in der Krone der Bäume, die Hitler in den Wäldern von Linz und Berchtesgaden vernommen hat. Danach, im nächsthöheren Stockwerk, im großen runden Saal mit den 12 Marmorpfeilern, den 12 Fenstern, wo über einem Türrahmen ein enormer Stein hing, wie ein Stück der Säule von Chastel-Mareuil, die den heiligen Bergen von Berchtesgaden entnommen wurde oder von einem Block der Externsteine stammte, saßen die 12 Krieger der SS, die Einherjer, an der Tafelrunde, angetan mit sehr alten Tunikas der nordischen Helden, genau wie die eingeweihten Krieger von Friedrich II. Von Hohenstaufen im Castel del Monte, und tranken aus Kelchen von Stein mit der doppelten Rune Sieg versehen, der zweimal Geborenen, die der Ritter mit den zwei Schwertern, der Kämpfenden in zwei Welten, den Likör des ewigen Lebens, des blauen Blutes von Hyperborea, Soma, Honigwasser, Ambrosia, Aroma, Amrita, Karanavari, kausales Wasser, Jnanamrita, Wasser der Weisheit. Es war die Zeremonie des Minnetrinkens mit dem Trank der Unsterblichkeit, die Kelche aus grünem Stein des Gral bis zum Rande gefüllt. Das königliche Blut, Sangreal. Das Vorhandensein jenes großen Steines dort wäre ein weiterer Grund dafür, dass Hitler jeden militärischen Widerstand in Berchtesgaden vermieden hat, wie Himmler in Wewelsburg. Man wollte nicht Gefahr laufen, jene Orte zu beschädigen, um nicht das Gleichgewicht zu verändern im erreichten kritischen Stand einiger seiner Felsen und an diesem Stein. Oben im höchsten Stockwerk des Nordturmes von Wewelsburg, der noch nicht fertiggestellt war, sollte eines Tages der König des Grals, der Monarchkriegerpriester, den Vorsitz führen, auf dem gefährlichen Sitz Nummer 13, von wo aus er den Befehl geben würde, den endgültigen Angriff gegen den außerirdischen Demiurg, dem Herrn der Finsternisse, Jehova und seiner galaktischen und planetarischen Legionen zu beginnen. Jedoch, um dies möglich zu machen, müssten die Runen Sieg, Hag-Al und der Stern mit 8 Zacken über den Kriegern der Tafelrunde herabsinken. Weil nur der totale Mensch, der Sonnenmensch, diesen so entscheidenden Kampf führen kann. In Nos, Buch der Wiederauferstehung, haben wir über die wahre Möglichkeit der Wiederauferstehung des Körpers und seiner Unsterblichkeit mittels besonderer Praktiken der Hiranyagabha-Kabda und der Vrayoli-Tantra geschrieben. In Wirklichkeit entsprechen beide der magischen Anwendung der runischen Zeichen. So ist die Schöpfung des Sonnenmenschen eines wahren Gottes möglich. Im Epilog für das goldene Band Esoterischer Hitlerismus haben wir uns auf die Erschaffung unsterblicher Menschen bezogen durch diese orphische und arische Kabbala, Wesen, die nicht sterben, die fähig sind, sich auf fortwährende Weise in ihren Zellen zu erneuern, ausgehend vom Atomsaatgut und von einem wesentlichen Namen. Es ist die Homo-Generation, der endogene Prozess der Autogeneration des Sohnes des Menschen, entgegengesetzt der Heterogeneration, geläufig für die Sterblichen. Es ist das Principium Individuationis, die Individuation der Doktrin des Amor, der Hyeros-Gramo. Es ist die rote Opera Rubedo, die den Körper mit diamantener Vraya, hart wie der Diamant, das unbestechliche rote, unsterbliche Material umgeben kann. Wie es der Meister in Nos erklärt, erreicht man dies mittels der ihnen entsprechenden Mantras der orphischen Kabbala und der Mudras, der Runen. Die runischen Zeichen projizierend und mit der Konzentration von Prana einen anderen zum Leben wieder zu erwecken. Der diamantene Körper aus Vraya macht dies möglich durch das Eindringen des grünen Strahls in dieses demiurgische raumzeitliche System, in dem dieser Strahl wahrgenommen wird, als ob er rot sei, wie ein roter Körper oder eine rote Rüstung aus Sattvaguna. Im lamaistischen Tantra entspricht er dem Vajrayana, dem Weg des Vraya oder Vril, der Vrayoli-Tantra, das Wecken aller Chakras durch Kundalini Vovre Salde. Durch die Pranization gibt man einem Bildnis Leben sowie durch andauernde Konzentration des Feuergeistes in ihm. Wir haben von den Praktiken der Materialisierung des Astralkörpers gesprochen und davon, wie dieser den physischen Körper in seiner Unsterblichkeit mitreißen kann, wenn seine Energie und verwandelten Materialien sich einfügen. Alles hängt von der geheiligten Würde des Ausführenden ab, des Kriegerpriesters, zusammen mit der Wiederholung der Wurzelnamen der kleinen Mütter, wie sie in direkter Anspielung auf das arische Buch »Die drei Mütter« der Hiranyagabha genannt wird.